Teil 2 Der Schiffskoch. 7. Kapitel Ich gehe nach Bristol. Bis wir segelfertig waren, dauerte es länger, als der Squire sich's vorgestellt hatte, und keiner von unseren Plänen konnte so ausgeführt werden, wie wir es uns ursprünglich gedacht hatten. Nicht einmal des Doktors Absicht, mich bei sich zu behalten, bis wir nach Bristol gehen konnten. Dr. Livesey musste nach London reisen, um einen Arzt zu finden, der seine Praxis übernehme. Der Squire war in Bristol eifrig an der Arbeit, und ich hielt mich im Schloss unter der Obhut des alten Försters Redruth auf. Ich war beinahe ein Gefangener, aber voll von Träumen von der Seefahrt und von allerlei entzückenden Vorstellungen von Wunderinseln und Abenteuern. Stundenlang beschäftigte ich mich in Gedanken mit der Karte der Insel, deren ich mich in allen Einzelheiten erinnerte. Wenn ich im Zimmer des alten Redruth am Kaminfeuer saß, näherte ich mich in meinen Gedanken der Insel aus allen möglichen Himmelsrichtungen. Ich durchforschte ihre ganze Oberfläche. Tausendmal stieg ich auf den hohen Berg hinauf, der das Fernrohr genannt wurde, und hatte von dessen Gipfel die wunderbarste und abwechslungsreichste Aussicht. Zuweilen wimmelte die Insel von Wilden, mit denen wir kämpften, zuweilen von gefährlichen Raubtieren, die uns verfolgten, aber in allen meinen Träumen begegnete mir nichts so Seltsames und Tragisches wie später in der abenteuerlichen Wirklichkeit. So vergingen die Wochen, bis eines schönen Tages ein Brief an Dr. Livesey ankam, dessen Aufschrift den Zusatz trug, im Falle seiner Abwesenheit von Tom Redruth oder dem jungen Hawkins zu öffnen. Diesem Befehl folgend fanden wir, oder vielmehr fand ich, denn der Förster konnte geschriebene Schrift nicht gut lesen, sondern nur gedrucktes, folgende wichtige Nachrichten. Gasthof zum Anker, Bristol, 1. März. Lieber Livesey, da ich nicht weiß, ob Sie auf dem Schloss oder noch in London sind, schicke ich diesen Brief in doppelter Ausfertigung nach beiden Orten. Das Schiff ist gekauft und ausgerüstet. Es liegt seefertig vor Anker. Einen famoseren Schoner können Sie sich gar nicht vorstellen. Ein Kind könnte ihn steuern. 200 Tonnen, Name Hispaniola. Ich bekam ihn durch meinen alten Freund Blandley, der mir die ganze Zeit in liebenswürdigster Weise zur Hand gegangen ist. Der wundervolle alte Bursche hat für meine Zwecke tatsächlich wie ein Sklave geschuftet, und ich kann wohl sagen, dasselbe taten alle und jeder in Bristol, sobald sie Wind davon kriegten, nach welchem Hafen wir segelten. Nämlich auf die Schatzsuche. Redruth, sagte ich, indem ich meine Vorlesung unterbrach. Das wird Herrn Dr. Livesey nicht gefallen. Der Squire hat also doch geplaudert. Na, und wer hätte denn dazu ein besseres Recht als er, brummte der Förster. Das wäre ja ein schöner Quatsch, wenn mein Squire nicht reden dürfte, weil's dem Dr. Livesey nicht passt. Infolge dieser Bemerkung unterließ ich jeden weiteren Kommentar und las den Brief ohne Unterbrechung bis zum Ende. Blandley selber fand die Hispaniola und bekam sie durch seine außerordentliche Geschicklichkeit für ein Ei und ein Butterbrot. Gewisse Leute in Bristol haben merkwürdige Vorurteile gegen Blandley. Sie reden überall davon, dieser ehrliche Mensch wäre für Geld zu allem fähig. Die Hispaniola hätte ihm selber gehört und er hätte sie mir zu einem lächerlich hohen Preis verkauft. Das sind ganz offenbare Verleumdungen. Die Güte des Schiffes wagt übrigens keiner von ihnen zu bestreiten. Soweit also ging alles gut. Die Arbeitsleute, Zimmerleute und so weiter, die das Schiff ausrüsten sollten, waren allerdings zum Verzweifeln saumselig, aber mit der Zeit wurde das besser. Meine große Sorge war die Mannschaft. Ich wollte 20 Mann haben, nämlich für den Fall, dass wir mit eingeborenen Piraten oder den ekligen Franzosen zu tun kriegen. Und ich hatte eine Teufelsarbeit, auch bloß ein halbes Dutzend aufzutreiben, bis ein außerordentlicher Glückszufall mir gerade den Mann zuführte, den ich brauchte.